Hekabe von Euripides, übersetzt von Friedrich Heinrich Bothe. Personen: Polydoros Schatten, Hekabe, Polyxena, Odysseus, Agamemnon, Polymestor, Talthybios, eine Magd Hekabens, der Chor, gefangene Troerinnen. Szene: das hellenische Lager auf der Halbinsel von Thracien, im Vordergrunde die Zelte der gefangenen Trojanerinnen. Polydoros Geist. Der Toten tief entschwebt ich und im Tor der Nacht, die Aidoneus, Himmelsgöttern fern bewohnt. Polydoros ich, der Tochter Kisseus, Hekabes und Priams Sohn, als endlich nahete die Zeit, wo Troja sollt erliegen, dem Hellenenspeer, da sendeten sie, fürchtend, mich von Ilion zu Polymestor, ihrem Freund in Thrakien, der Chersonesos segenreiche Flur besät, regierend mit dem Speere sein rossliebend Volk. Auch vieles Gold sandt heimlich mir der Vater nach, das, wann die Zinnen Trojas einst zertrümmerten, der überbliebnen Kinder los nicht Mangel sei. Ich war der Söhne Jüngster, drum entfernt er auch mich aus dem Vaterlande, denn mein junger Arm vermochte nicht zu tragen Schildsrand oder Speer. Solange nun die Mauer undurchbrochen stand und unzerstört die Türme der Trojanerstadt, auch seinen Speer mein Bruder Hektor glücklich schwang, ward ich vom Thraker Priamos Gastfreunde wie ein Zweig am Baum, ich armer, freundlich aufgepflegt. Als aber Troja unterging und Hektor fiel und in den Staub hinstürzte meines Vaters Herd, er aber selbst am heiligen Altare sank, vom blut'gen Sohne des Achilleus hingewürgt, da tötet um die Schätze mich Unglücklichen des Vaters Gastfreund und den Toten warf er in des Meeres Flut, hinnehmend an vertrautes Gold. So trieb in seiner Wogen strudeln lange mich der Ozean, und itzo lieg ich am Gestad, freundlos und grablos. Darum ließ ich meinen Leib und möcht Hekaben, meiner Mutter, Kundes tun, ans Sonnenlicht erhoben, schon zum dritten Mal, solang auf diesem Inselland Dardanias Meerstrand entsegelt, meine Unglücksmutter weilt. Bei seinen Schiffen aber sitzt das Griechenheer noch ruhig auf den Ufern dieser Thrakerflur, denn Peleus Sohn, der über seinem Grab erschien, Achilleus, hielt das eilende Schiffsvolk zurück, da es dem Vaterlande zu die Ruder schwang und heischt ein süßes Ehrenopfer auf sein Grab, noch Polyxenen, meine Schwester, zu empfahn. Auch wird er dies erlangen, denn nicht unbelohnt lässt ihn des Volkes Liebe. Schon an diesem Tag gebeut den Tod auch meiner Schwester das Geschick. Der beiden Kinder beide Leichen wird sie schauen, die Mutter meinen und des armen Mädchens Leib. Denn, dass ein Grab mir armen wehrt, erschein ich jetzt zu einer Sklavin Füßen in des Meeres Flut. Die drunten Herrschen haben mir ein Grab gewährt und, dass in meiner Mutter Hand ich fallen mag. So viel ich zu erlangen wünschte, wird mir so zuteil. Nun will Hekaben der Betagten ich ausweichen, denn aus Agamemnons Zelte streckt sie schon den Fuß, erbebend meiner Luftgestalt. Ach, Mutter, die aus fürstlichem Gemach verjagt zur Sklavin sank, unglücklich bist du, wie du vorglückselig warst, gleich wägend deinem Wohlergehen, stürzt ins Verderben, Itzo, dich ein Gott hinab. Hekabe, führet, o Jungfrauen, die Betagte hinaus, führet sie aufrichtend die mit Sklavin, ihr Troaden, zuvor eure Gebieterin, fasset, traget, leitet, erhebet meinen Leib an dem zitternden Arm, mich ergreifend, ich aber die Hand dem gekrümmeten Stab aufstemmend, enteil, ob mit langsamerem Ausschritt, denn das Alter ermattet. O des Zeus Lichtstrahl, o dunkle Nacht, was entraffen mich nächtlich dem Lager Schrecken gestalten, o heilige Erde, die du Träume gebierst, schwarzflüglige, künd Unheil mir das nächtliche Bild nicht, das mir im Traume den Sohn, der in Thrakia suchte die Rettung, und Polyxenens, der Tochterbild der Geliebten gezeigt hat. Ich sah Schreckensgesicht, merkt es und deutet es. Schutzgötter des Lands, o errettet den Sohn, der allein noch des Stamms Anker im Unglück, die beschneiete Flur der Bistoner bewohnt, in des Gastfreunds Schutze geborgen. Was steht mir bevor? Unglück wird mir nahen, mir Klag und Geschrei, denn es fürchtet, es bebt, unbesänftigt, heult mir wie nimmer das Herz. Wo Helenos Geist, Troerin, wo treff ich den göttlichen Geist Kassandras an, dass sie mir ausdeuten das Traumbild, einen gefleckten Hirsch sah träumend ich, blutige Wolfsklau hat ihn zerfleischt, mit Gewalt vom Schoße mir kläglich gerissen. Dann erschrecket mich dieses auch, zu der Höhe des Grabs, sagen sie, stieg auf des Peliden Gestalt und heischt ein Geschenk der unseligen Frauen eine von Troas. O, von meinem Kind, von Polyxena kehrt, fleh ich ihr Himmlischen die Gefahr ab. Der Chor. Hekabe, alsbald eilt ich zu dir her vom Gezelte des Manns, dem das Los mich beschied, dass ich Sklavin hinfort ihm diente, verjagt aus der Burg Trojas durch die Schärfe des Schwerts von der Danaer Lanzen ereilet. Nicht nehmend die Last von dir des Unglücks, bring ich dir Botschaft, die mich ängstet, o Weib, bin dir Heroldin neuer Betrübnis, denn der Danaer Rat, der Versammelte, will, wie man sagt, dein Kind noch dem Sohn Peleus hinopfern, der jüngst zu der Grabhöhe stieg, wie du hörtest, im Schmuck goldener Rüstung und zurückhaltend die meerforschenden Schiff, als die Segel sich schon an den Tauen blähten, zu dem Volk hinrief. O ihr Griechen, wohin, da ihr mein Grabmal nicht ehretet, wollt ihr entsegeln? Und die Wogen des Streits brauseten wild auf, und gedoppelter Schluss wandelte durchs Heer des achivischen Volks. Einige stimmeten, dass man opfre dem Geist, anderen missfiel's. Hier eiferte dir, O Hekabe, geneigt, dem die weissagende Mänade zuteil ward, Agamemnon, doch des Theseus Sohn attische Sprössling huben im Kriegsheer zwiefache Red an, die zu einem Sinn sich vereinbarete, zu bekränzen mit Blut, jungfräulichem Blut, das achilleische Grabmal, denn es sei Kassandras Gunst, sprachen sie, niemals über Achills Speer zu erheben, und der sprechenden Ernst glich hier sich und dort, und es schwankte der Sieg, bis, der allem sich schlau füget und süß spricht, er, der Volksliebling, Laertes Sohn, anmahnte das Heer des Hellenengeschlechts, wackersten Kriegsheld, nicht so zu verschmähn um Sklavinnenblut, das nicht, stehend bei Persephone, Schmach ein Ermordeter red, als ob undankbar Danaer Danaern, die für Hellas Ehr hinstarben im Streit, vom trojanischen Ufer enteilten. Und es wird ungesäumt kommen, Odysseus wird reißen das Kind von der Mutterbrust, aus der zitternden Hand dir, Hekabe, zu Altären, denn geh, zu den Tempeln geh, flehend umschlinge du Agamemnons Knie, ruf himmlische Mächt und jene zugleich, die die Erd einschließt, denn vermag dir nicht dein Flehen vielleicht zu erretten das unglückselige Kind, musst du es anschauen, wie dahin aufs Grab, umflossen von Blut, stürzet die Jungfrau und das Leben entströmt aus goldumfunkeltem Halse. Hekabe, weh mir Unseligen, wie red ich zu ihm, welch Wort rührt ihn, welch Jammergeschrei, Elend, Elend ist mein Alter, Knechtschaft drückt zu schwer auf mir, wehe mir, weh, weh, wer stehet mir bei, welch Menschengeschlecht, welch edlere Staat, tot mein Greis, tot alle die Söhne auch, welchen Weg, den oder diesen, wall ich hin, wo ruh ich, wer rettet mich, Gott oder ein Dämon? O, es ist grauenvoll, was, Troerin, du verkündigst, ich sterb, ich vergehe, das Leben ist nicht mehr im Tagesglanz mir wert. O du unseliger Fuß, trag hin mich, Greisin, zu dem Gezelte dorthin. Vor Polyxenas Zelte rufend, ach Kind, Tochter des unglücklichsten Weibs, hertritt, hertritt aus der Behausung, höre der Mutter Stimm, o mein Kind, damit du es auch wissest, welches Gerücht annitzt mir erscholl, du Geliebte, von dir. Polyxena, o weh, Mutter, was rufst du mir, Mutter, was kündend scheust du, gleich wie ein Vöglein, mich hervor in solchem Schrecken? Hekabe, wehe dir, mein Kind. Polyxena, was bejammerst du mich, traurig ist der Beginn. Hekabe, ach, dein Leben, Kind. Polyxena, red es aus, verbirg nicht lange, Furcht befällt mich, Furcht, o Mutter, was nur seufzest du auf? Hekabe, o mein Kind, o Kind der Unseligsten. Polyxena, sprich, was steht mir bevor? Hekabe, dich zu opfern auf Achilleus Grab hat eingestimmt das Achaierheer, o Tochter. Polyxena, Mutter, ach, verkündigest du unermeßliche Not? Sag aus alles mir, o Mutter. Hekabe, grauses Gerücht, o Kind, verkünd ich, abgestimmt an diesem Tag hat über dein Leben der argivische Rat. Polyxena, o Mutter, der Leid das Leben verzehrt, welche unduldbare, unaussprechliche Schmach hat itzo wie dein Gott dir verhängt, nicht mehr ist dein Kind, auf sich deutend, nicht mehr deines Alters Gram, gramvoll schauen soll ich Sklavin, denn wie ein Reh, wie die bergbeweidende Ferse wirst du arme mich arme schauen aus deiner Hand dir gerissen und durchbohrt mein Herz niedergesandt zur Nacht, wo Aidoneus wohnt, da bei den Toten soll schlafen ich Unselige. Ich bejammere dich, Mutter, um dein Weh mit untröstbaren Trauergesängen. Doch um mich, mein Leid, mein Schmachziel, nicht klag ich, o Mutter, es, sondern von allem, was mir begegnen mag, Tod ist das Beste, der Chor. Merk auf, Odysseus nahet mit geschwindem Fuß, o Königin, dir Neues zu verkündigen. Odysseus, Weib, du vernahmest, mein ich, den Beschluss des Heers, und welche Meinung siegte, doch ich sag es dir, es hat beschlossen unser Heer, Polyxena, dein Kind, zu opfern auf Achilleus Grabeshöh. Mich wählten sie zum Führer und Geleiter der Jungfrau, und dieser Opferung Anordner ist und Priester Neoptolemos, der Sohn Achilles. Was du zu tun hast, siehest du, fortreißen lass dich nicht und hebe keine Hand auf wider mich. Nein, unsere Macht erkenn und dein hilflos Geschick. Weiß ist, wer auch im Ungemach besonnen bleibt. Hekabe, weh, weh, bevorsteht, wie es scheint, ein großer Kampf an Seufzern reich und Tränen. Ich durfte ja nicht sterben, wo ich sollte, nein. Mich schonte Zeus und spart mich, dass ich schauen mög, Elend und neues Elend, ich Unselige. Doch darf der Sklav es wagen, einen freien Mann etwas, das ihn ängstet, nicht sein Herz durchbohrt, zu fragen, so geziemet dir wohl, still zu sein und anzuhören, was ich von dir forschen will. Odysseus, das darfst du, frag, ich gönne dir den Augenblick. Hekabe, du kamest als Kundschafter einst nach Ilion in unscheinbarem Kleide, von den Augen troff, verfurcht, ein Strom von Tränen dir den Bart hinab. Odysseus, ich weiß es wohl, nicht leichtlich bebte mir das Herz. Hekabe, Helena, die dich erkannte, sagt es mir allein. Odysseus, wohl denk ich des, mir drohte schreckliche Gefahr. Hekabe, umschlangest du demütig meine Knien nicht? Odysseus, dass mir die Hand in deinen Kleidern fast erstarb. Hekabe, was sprachst du auch damals, da du mein Sklave warst? Odysseus, viel sprach und fleht ich, nur dem Tode zu entgehen. Hekabe, hab ich dich da gerettet und der Stadt entsandt? Odysseus, dass ich noch schaue dieses Licht, verdank ich dir. Hekabe, Zeit also nicht der Bosheit dich dein jetzig tun? Du hast von mir empfangen, was du sagst und tust, nicht Gutes mir, nein, Böses, was du nur vermagst? Dank kennet eure Brut nicht, die ihr Ehre wollt, beim Volk erreden. Werdet ihr mir nie bekannt, die ihr's nicht achtet, Freunde zu beleidigen, wenn ihr dem Volke Schmeichelndes nur sagen mögt. Jedoch wohlan, welch schlauen Grund ersannet ihr, zu bringen auf Polyxena das Todeslos, zwang euch zum Menschenmorde die Notwendigkeit, da besser Totenfeiern ein Stieropfer ziemt? Oder hat Achill zu töten, wer ihn tötete, gerechte Mordanklage meinem Kind verhängt? Traun, diese Tat nichts Böses je im Leben ihm. Helenen müsst ihr schlachten auf des Helden Grab, denn die hat ihn gen Troja in den Tod geführt. Auch wann ein auserlesnes Weib ihm sterben soll, der alles weicht an Schönheit, uns trifft dieses nicht. Die Tyndaride gehet allen vor an Reiz, und minder Unrecht hat sie nicht als wir verübt. So zu dir reden lehret mich Gerechtigkeit, doch was du, nun ich's heische, mir vergelten mußt, das höre. Du berührtest, sagst du, meine Hand, und vor mir kniend fasstest du der Greisin Kinn, so wiederum berühr ich dir jetzt Hand und Kinn, und jene Wohltat fordre ich wieder, flehe dir, reiß aus den Händen mir die Tochter nicht hinweg, nicht tötet sie, es starben ja genug dahin. An ihr mich letzend dacht ich nicht des Ungemachs. Sie ist für vieles andere meiner Seele Trost, ist Vaterland mir, Pflegerin, Stab, Geleiterin. Unziemliches gebieten soll nicht, wer gebeut. Nicht immer soll Glück hoffen der Glückselige. Denn ich auch war es, aber nicht mehr bin ich es. Ein Tag hat mir mein ganzes Glück hinweggeraubt. Bei diesem Bad, Odysseus Freund, trag edle Scheu, erbarme dich, und kehrend zum Achaier her, ermahne, dass unrühmlich sei ein Frauenmord. Habt ihr vordem doch Weiber nicht erwürgt, da ihr sie von Altären risset? Nein, ihr schontet sie. Den Tod der freien Männer und der Sklavenmord verbeut ja im Hellenenland ein Gleichgesetz. Und wenn du auch schlecht redest, dein Ansehen siegt. Des unberühmten und berühmten Mannes Wort, wiewohl dasselbe, hat doch nicht dieselbe Kraft. Der Chor. So fühllos ist wohl keines sterblichen Natur, dass er dein tiefes Seufzen und dein Klaggeschrei vernähm und eine Träne dir verweigerte. Odysseus. Hekabe, hör, und mache nicht durch deinen Zorn die Seele des Wohlwollenden dir abgeneigt. Dich selber zu erretten, die mich rettete, bin ich bereit, und anders reden werd ich nie. Doch was ich sprach im Volke, will ich auch gestehn. Ich riet des Heeres Tapferstem nach Trojens Fall, dein Kind zu opfern, da er es von uns begehrt. Denn dadurch kommen Staaten oft in große Not, dass sie dem Wackern, welcher froh sich opfert, nicht mehr Ehre geben wollen als dem feigen Mann. Uns aber ist Achilleus ehrenwert, o Weib, der Held, der fürs Hellenenland so herrlich fiel. Unrühmlich wär es, hätten wir im Leben nur den Freund geachtet und des Toten nicht gedacht. Was würde wohl geschehen, wenn aufs Neue soll ein Heer versammelt werden und die Feinde nahen, Schlacht oder Leben, welches wird uns lieber sein, wenn wir nicht unsere Toten auch geehret sähn? Ich selber, wer auch wenig nur mir stets beschert für einen Tag, doch deuchte mir's genug zu sein. Allein mein Grab verlanget ich geehrt zu sehn, denn lange Zeit hinunter lebt ein solcher Dank. Weil du dich aber elend nennst, so wisse dies. Bei uns auch sind nicht weniger unglückliche, ergraute Männer und betagte Frauen wie du. Und Bräute, wackrer Bräutigam, entbehren sie, weil ihre Leiber decket der Idaierstaub. Ertrage dies, denn wollten tapfere Bürger wir nicht herrlich ehren, wären wir Unsinnige. Zwar ihr Barbaren achtet nicht den Freund als Freund und ehret nicht die ehrenvoll Gefallenen, damit es Griechenlande wohl ergeh und ihr den Segen habt, der eurem Edelmute gleicht. Der Chor. Weh, weh, wie unglückselig ist ein Sklave stets, Unrecht erdulden muß er, denn ihn zwingt Gewalt. Hekabe, o Tochter, meine Rede schallt vergebens auf zum Äther, nicht abwenden kann ich deinen Mord, doch ob du größere Macht als deine Mutter hast, versuche, gleich der Nachtigall, lass jeden Ton der Trauer tönen, ob er dich dem Tod entzeucht, zu des Odysseus Füßen falle klagend hin und überred ihn, habe Mut, er selber hat auch Kinder, kann wohl fühlen, was du fühlst und ich. Polyxena, ich seh, o Sohn Laertes, wie du ins Gewand die Rechte birgst und von der Flehenden zurück das Antlitz wendest, dass ich's nicht berühren mag. Getrost, den Schutzgott flehender Zeus ruf ich nicht, ich folge, denn Notwendigkeit treibt mich zu gehen, und Tod ist, was ich wünsche, zittert ich vor ihm, wär ich ein Weib, das zagend nur sein Leben liebt. Ich sollte leben, deren Vater Herrscher war, von allen Phrygern, ich erwuchs ein Fürstenkind, in schöner Hoffnung auferzogen, Königin zur Braut bestimmt, und viele Jüngling eiferten, wer mich zu seinem Hause führt und an den Herd. Als Herrscherin, ich arme, unter Ilions Jungfrauen und Weibern allbewundert, stand ich da, Göttinnen gleich, nur dass mir Tod beschieden war. Nun bin ich Sklavin, dieser Name macht mir schon das Sterben süß, denn seiner bin ich ungewohnt. Dann fiel ich leicht auch in die Händ hartherziger Gebieter. Hätt ihm Hektors und viel anderer erwürgten Schwester Geld erkauft, antreiben wird ein solcher seine Sklavin, Mehl zu mahlen, sie das Haus zu säubern zwingen und ein schlecht Geweb zu weben den betrübten langen Tag hindurch, das Bett besudelt, aber ein erkaufter Knecht mir, die erhabne Herrscher vormals würdig schien. Mitnichten, frei verlass ich dieses Sonnenlicht und gebe frei dem Hades meinen Leib dahin. Auf denn, Odysseus, lass den letzten Gang mich gehen, denn keine Hoffnung bleibt mir, kein Gedanke gibt mir Zuversicht, einst wiederum beglückt zu sein. Doch du, o Mutter, werde nicht mir hinderlich durch Wort und Tat, nein, lieber treib mich selber an zu sterben, ehe ein niedres Schicksal mich entehrt. denn wer des Elends Becher nicht gekostet hat, unwillig trägt sein Nacken aufgelegtes Joch. Gestorben wäre dieser Traun glückseliger als lebend, denn ein ruhmlos Sein ist große Qual. Der Chor, gewaltig Merkmal, welches ehrt die Sterblichen, von Edlen abzustammen, und noch herrlicher wird dem der hohe Name, der sein würdig ist. Hekabe, du sprachest schön, o Tochter, doch dein schönes Wort bringt mir Betrübnis. Müsset ihr willfährig sein, dem Sohne Peleus, dass euch nicht ein Tadel treff, o dann, Odysseus, gebet dieser nicht den Tod, mich führet zu Achilleus Scheiterhaufen, mich durchstoßet, schont mein nicht, gebar ich Paris doch, des Pfeil der Thetis Sprösslinge verderblich ward. Odysseus, nicht dich, o Greisin, töten hieß das Schattenbild Achilleus die Argeier, sondern diese da. Hekabe, wohlan, zugleich dann mordet mit der Tochter mich, zwiefachen Bluttrank trinket ja die Erde dann, und der das Opfer forderte von euch der Geist. Odysseus, des Mädchens Tod genüget, Mord auf Mord soll nicht gehäufet werden, hätt es des auch nicht bedurft. Hekabe, mich mit der Tochter töten ist Notwendigkeit. Odysseus, wie das, ich kenne keinen Herrn, der mir gebeut. Hekabe, wie Efeu an der Eiche hang ich fest an ihr. Odysseus, mitnichten, so du achtest auf der weisern Rat. Hekabe, mit gutem Willen lass ich nimmer dies mein Kind. Odysseus, doch ich auch lasse wahrlich hier sie nicht zurück. Polyxena, o Mutter, folg mir, aber du, Laertes Sohn, verzeih der Eltern angebornen Ungestüm, nicht länger sträub, o Arme, dich der Übermacht. Willst du zur Erde stürzen und den alten Leib verwunden, wenn dem jungen Arme dich Gewalt entreißt und schmachvoll höhnend dich von hinnen treibt? Das sollst du mir nicht leiden, du verdienst es nicht. Doch, o geliebte Mutter, gib die traute Hand und lass mich Wang an Wange legen, soll ich doch niemals ihn wiedersehen, nein, zum letzten Mal heut diesen lichtumstrahlten Kreis der Sonne schauen. Vernimm denn meine letzten Worte, o Mutter, o Gebärerin, ich scheid hinab. Hekabe, ach Tochter, und dem Lichte zeig ich Sklavin mich. Polyxena, Gemahl und Kinder ziemten mir, sie sind dahin. Hekabe, bedauernswerte Tochter und ich armes Weib. Polyxena, im Hades drunten werd ich ruhen, fern von dir. Hekabe, ach, was beginn ich, wie mein Leben endigen. Polyxena, als Sklavin sterbe ich eines freien Vaters Kind. Hekabe, und ich, der 50 Kinder vor der Zeit beraubt. Polyxena, was sag ich dir zu Hektor und zu Priamos? Hekabe, sag, ich sei aller Weiber unglückseligste. Polyxena, Hekaben umfassend, o Mutterbrüste, welche freundlich mich genährt. Hekabe, ach Tochter, welch ein früher unglückselger Tod. Polyxena, leb wohl, o Mutter, lebe du, Kassandra, wohl. Hekabe, wer möchte leben, deine Mutter nicht, o Kind. Polyxena, auch Bruder Polydoros bei den Thrakiern. Hekabe, wenn er noch lebt, ich traue nicht, mein Glück verschwand. Polyxena, er lebt und schließt dein brechend Auge dir dereinst. Hekabe, ich bin schon tot vor Leiden, eh der Tod mir kommt. Polyxena, führe mich, Odysseus, ins Gewand mein Haupt gehüllt, weil vor dem Bluttod meiner Mutter Klage mir das Herz erweicht hat, und sie selbst erweicht ich auch. O Licht, dich anzurufen, ist mir noch vergönnt. Du selber bist, solang es, als ich zwischen Schwert und Scheiterhaufen des Achilleus wandele. Sie geht. Hekabe, weh, weh, wie ist mir, meine Knien sinken ein, o Tochter, fasse die Mutter, reiche mir die Hand, gib, nicht verlass mich kinderlos. Polyxena, ist ihr aus den Augen, auch sie dahin, dass ich der Dioskurenschwester Helena von Sparta schaute, denn ihr schönes Augenpaar hat graus zerstört die glückliche Trojanerstadt. Der Chor, Strophe. Lufthauch, mehrlicher Lufthauch, der du trägst in der Seegewässer, das hurtige, meerdurchwallende Fahrzeug, wohin führest du mich, Verlassene? Wem werd ich ins Haus zur Sklavin erkaufet kommen einst, an dorischen Landesküst, an Phthiotische, wo der Vater lieblicher Fluten, wie man sagt, Apidanos tränkt die Frucht Gefilde? Gegenstrophe. Oder führt zu dem Eiland mich unselige, rasches Ruder, ein trauriges Leben dort zu leben, wo die Palm und der erstgeborne Lorbeer die geliebte Lato gehüllt in heilig Gezweig, der Gottgeburt ein Denkmal, soll ich mit delischen Jungfrauen göttliche Artemis dir preisen, Golddiadem und goldne Pfeile? Zweite Strophe. Schon einst in der Pallasstadt, schön thronende Tochter Zeus, auf safranenem Schleier ich dir zu dem Wagen die Rosse schön malend mit bunten Fäden, dädalische weiße Gewebe, oder der Titanengeschlecht, das mit glühendem Strahl Zeus in ewigen Schlaf gelegt? Zweite Gegenstrophe. Weh euch, die ich einst gebar, weh, Vater und Vaterland, das zerstöret der Flammenglut, lodernd empor des Argeierspeers Beute. Jedoch ich selber werd heißen im fremden Land die Sklavin, die von Asia, Europas Dienerin, floh, tauschend Jugend, Gemahl um Tod. Talthybios tritt auf. Wo soll ich sie, die Königin der Troer war, Hekaben finden, o ihr Jungfrauen Ilions? Der Chor. Nah ist sie dir, das Antlitz an der Erde, liegt sie dort, Talthybios, eingehüllt in ihr Gewand. Talthybios, o Zeus, was sag ich, siehst du auf die Sterblichen, oder ist die Meinung lügenhaft und Torenwahn, dass noch dort oben ein Geschlecht von Göttern lebt und das ein Schicksal lenket aller Menschen tun? Ist diese nicht der reichen Phryger Herrscherin, nicht diese des beglückten Priamos Gemahl? Und nun hat ihre ganze Stadt der Speer zerstört, sie aber, Sklavin, Greisin, Kinderlose, liegt am Boden, Staub beflecket, das unselge Haupt. Weh, weh, auch ich ergraue, sterb ich lieber hin, als daß ein schmachvoll Missgeschick auch mich ergreift. Steh auf, Bedauernswerte, von der Erd erheb die hingeworfenen Glieder und dein weißes Haupt. Hekabe, ach, wer ist der, der meinen Leib nicht ruhen lässt? Was regst du, wer du immer seist, mich Traurende? Talthybios. Talthybios, der Danaer Herold bin ich, von Agamemnon hergesandt, o Weib, zu dir. Hekabe, o Liebster, wollen mich auch die Achaier auf dem Grabe schlachten? Frohe Botschaft ist mir das, auf, lass uns eilen, laufen, führe mich, o Greis. Talthybios, dass du begraben mögest, dein erblaßtes Kind, bin ich hierher gekommen, denn es senden mich zu dir die zwei Atriden und das Griechenvolk. Hekabe, weh mir, was wirst du sagen? Also rufst du nicht zum Tode mich, willst Jammer nur verkündigen? Tod bist du, aus der Mutter Arm entrissenes Kind, und ich noch kinderloser, ich Unselige. Wie habt ihr sie gemordet? Trugt ihr Scheu vor ihr, Greis, oder ist sie eine Feindin grausamlich getötet? Sprich, wird traurig auch die Rede sein. Talthybios, zwiefache Tränen willst du mir auspressen, Weib, um deine Tochter. Beim Erzählen wird mir feucht das Auge werden, wie am Grabe, da sie starb. Versammelt war der Danaiden ganzes Heer, gedrängt ums Grab her, deiner Tochter Mord zu sehn. Da nahm Achilleus Sprössling Polyxenens Hand und führt hinauf den Hügel sie. Ich war ihm nah, und Auserlesne folgten aus der Griechen her, Jünglinge, dass sie Hemden deines Rehes sprung. Den vollen goldnen Becher nahm des Helden Sohn drauf in die Hände und opferte dem Vatergeist nach Sitte das Trankopfer. Dann befahl er mir, dem ganzen Heer stillschweigend zu verkündigen, und ich, zur Seit ihm stehend, redet allen zu. Schweigt ihr, Achaier, ruhig sei das ganze Volk, schweigt, keinen Laut sprecht, und der Haufe stand verstummt. Er aber hub an: Peleus Sohn, der mich erzeugt, empfange dies Sühnopfer hier von meiner Hand, das Tod emporruft. Komm und trink das schwarze Blut der unentweihten Jungfrau, das wir dir verehrt, das Heer und ich. Sei aber nun uns hold gesinnt und gib, dass wir von Zügeln und von Tauen rings die Spiegel lösen und, beglückter Wiederkehr aus Troja teilhaft, alle schauen das Vaterland. So redet er, mitflehte das gesamte Heer drauf, bei dem Griff das goldumglänzte Schwert gefasst, zog aus der Scheid Ers, und die edlen Jünglinge hieß fassen jetzt die Jungfrau seines Auges Wink. Doch sie es ahnend redet also zu dem Heer: O ihr Argiver meiner Stadt Zertrümmerer, ich sterbe willig, darum rühret diesen Leib nicht an, denn meinen Nacken biet ich wohlgemut. Mich eine Freie lasset bei den Himmlischen, daß frei ich sterbe. Sklavin in dem Schattenreich genannt zu werden, schämet sich die Königin. Die Völker brausten Beifall, und Agamemnon hieß ablassen von der Jungfrau Leib die Jünglinge. Doch sie, sobald den letzten Laut ihr Ohr gehört, abließen sie, gehorchend seiner höchsten Macht. Als aber deine Tochter das Gebot vernahm, griff sie und riss von hoher Schulter das Gewand sich selber bis zum Nabel und zur Hüft herab und zeigte Hals und Brüste wie ein Götterbild so schön. Dann zu der Erde senkte sie das Knie und redete der Worte jammervolleste. Schau her, o Jüngling, ist dein Wunsch, in diese Brust das Schwert zu stoßen, stoß, wenn aber in den Hals, wohlan, so ist auch dieser Nacken dir bereit. Er, wollend und nicht wollend, denn sie jammert ihn, trennt ihres Halses Röhren mit dem scharfen Stahl. Es strömt hernieder, aber sie, auch strebend, trug doch große Sorge, hinzufallen, wie es ziemt, verbergend, was dem Männeraug ein Weib verbirgt. Als sie erwürgt, aushauchte nun den letzten Hauch, da eiferte der Danaiden ganzes Heer. Die einen warfen Blätter auf die Sterbende mit voller Hand, die Scheiter türmten andere, Kienstämme tragend. Aber wer nichts trug, vernahm von denen, welche trugen dies schmachvolle Wort: Du stehest, o Fühlloser, und hast keinen Schmuck, nicht Laub, nicht Schleier für die Jungfrau in der Hand? Nicht gehst du zu beschenken die Hochsinnige, die Wohlgemute, dieses hat ich kund zu tun von deiner Tochter, aller Frauen beglückteste an Kindern, seh ich dich, die Unglückseligste. Der Chor. Ein grauses Weh stürzt über Priamos Geschlecht und meine Stadt durch göttliche Notwendigkeit. Hekabe, o Kind, ich weiß nicht, welches Weh ich klagen soll, so viel umdrängt mich, heftet dies den irren Blick, so stört ihn jenes, und von dem ab rufet drauf ein ander Weh, das wechselnd Leid um Leid vertauscht. Jetzt, da ich nicht dein Missgeschick beseufzete, ist's in mein Herz, o Tochter, allzu tief geprägt, doch Übermaß verbeut mir dein großherziges Hinsterben. Wohl kein Wunder, wenn ein schlechtes Land, gepflegt von Himmelssegen, gute Halme trägt, ein gutes aber, welchem Nötiges gebricht, unedle Frucht gibt. Aber bei den Sterblichen bleibt immer böse, wer einmal entartete und gut der Gute. Diesem raubt kein Ungemach des Herzens Adel, sondern er bleibt wacker stets. Doch nützen Eltern oder frommt Erziehung mehr? Einprägen mag uns wahrlich Unterweisung auch des Guten lehr, und lernte sorgsam dies ein Mann, der misst an seinem Maßstab auch Unedles ab. Doch wohin fortgerissen wird die Seele mir, so geh denn und bedeute dem Argiver her, dass keiner sie anrühren mög und dass der Schwarm von meinem Kind entweiche, denn zahlloses Heer hat frechen Schwarm und Schiffervolks Zaumlosigkeit rast, wie ein Feuer schlecht ist, wer nicht Schlechtes tut. Du aber, alte Dienerin, nimm dies Gefäß und schöpf, und hierher bringe von des Meeres Flut, dass ich die Tochter baden mög, ihr letztes Bad, die Arme, die als Jungfrau mir als Braut verschied und ihren Leib aufstellte, nicht zwar, wie es ziemt, das kann ich nicht, doch wie ich es vermag. Und wie, doch ja, ich kann Schmuck sammeln der gefangenen Trojanerinnen, welche diese Zelt umher bewohnen, hat doch eine wohl den neuen Herrn aus ihrem eignen Vaterhaus ein Gut entwandt. O schöner Wohnsitz, o du einst beglücktes Haus, o reich an Schätzen und an Kindern hochbeglückt, Priamos und ihre Mutter ich im Silberhaar, wie sind wir hingeschwunden, unsers vorigen Hochsinns beraubt. Was blähet stolz die Sterblichen, den einen um Paläste goldener Güter voll, den andern, weil der Bürger ihn ehrfürchtig grüßt? Ein Nichts ist das, vergebens braucht ihr weisen Rat und Pomp der Zunge. Jenem ward das schönste Los, der Tag auf Tag in ungestörter Ruhe lebt. Der Chor, Strophe. Auf mich mußt Ungemach, auf mein Haupt kommen Götterstrafe, seit auf Idaiergebirgen Paris zuerst Fichtenhäupter gefällt, weit in die wogende Flut hinaus zu schiffen, zu Helenens Gemach, der holdseligsten, die mit goldenem Glanz Halios Blick anschaut. Gegenstrophe. Nun drängt Unglück, es drängt die grauenvollere Gewalt des Schicksals. Torheit, eigene Torheit bracht einst herab auf das simonitische Land solches Verderben und fremde Schuld ergriff uns, denn gerichtet hat auf dem Ida unselige Zwiste der drei himmlischen jener Hirt. Schlussgesang. Zu Krieg mir und zu Mord und der Städt unrettbarem Sturz, doch seufzet an dem schönen Eurotas auch vielleicht mit tausend Tränen eine Jungfrau im Gemach, und es legt an das graue Haupt die Mutter gefallener Söhne die Hand und zerfleischt die Wang in Verzweiflung, zurücklassend bluttriefender Nägel Spuren.